Er ist es. Nathan, Gott sei ewig Dank, dass ihr doch endlich einmal wiederkommt. Ja, Daya, Gott sei Dank. Doch warum endlich? Habe ich denn eher wiederkommen wollen, wiederkommen können? Babylon ist von Jerusalem gut 100 Meilen und Schulden einkassieren ist gewiss auch kein Geschäft, das so von der Hand sich schlagen lässt. Oh, Nathan, wie elend hättet ihr indes hier werden können? Euer Haus... Das brannte, das habe ich schon vernommen. Und wäre leicht von Grund aus abgebrannt. Dann daher hätten wir ein neues uns gebaut und ein bequemeres. Schon wahr, doch Rächer wäre bei einem Haare mit verbrannt. Wer? Meine Rächer? Das habe ich nicht gewusst. Sie ist es wohl. Ist wirklich wohl von... Wenn sie es wäre, würdet ihr von mir es hören? Warum erschreckest du mich so? Ach, meine Rächer. Eure Rächer? Wenn ich mich wieder je entwöhnen müsste, dies Kind mein Kind zu nennen. Nennt ihr alles, was ihr besitzt, mit ebenso viel Recht als eure? Nichts mit größerem. Nathan, wie teuer lasst ihr eure Güte mich bezahlen? Mein Gewissen... Naja, lass vor allen Dingen dir erzählen... Mein Gewissen, sag ich... Was in Babylon für einen schönen Stoff ich dir gekauft, so reich und mit Geschmack so reich... Mein Gewissen, muss ich euch sagen, lässt sich länger nun nicht mehr betäuben. Und wie die Spangen, wie die Ohrgehänge, die Ringe und Ketten dir gefallen werden, die in Damaskus ich dir ausgesucht, verlanget mich zu sehen. Ohrgehänge? Wenn ihr nur schenken könnt... Nimm du so gern, was ich dir geb und schweig. Ich schweige... Was Sträfliches hierbei geschieht, komm über euch. Komm über mich. Wo aber steckt sie denn? Wo bleibt sie? Da ja, wenn du mich hintergehst. Weiß sie denn, dass ich gekommen bin? Diesen Morgen fuhr sie auf und rief, horch, horch, da kommen die Kamele meines Vaters. Horch, seine sanfte Stimme selbst. Ich zog fort hinaus und sie, da kommt ihr. Was Wunder, ihre ganze Seele war die Zeit her nur bei euch. Und ihm. Ihm? Bei welchem ihm? Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete. Wer war das? Ein junger Tempelherr, den wenig Tage zuvor man hier gefangen eingebracht und Saladin begnadigt hatte. Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin das Leben ließ? Wo ist er? Er kam und niemand weiß woher. Er ging und niemand weiß wohin. Ohne all des Hauses Kundschaft, nur von seinem Ohr geleitet, drang mit vorgespreiztem Mantel, er kühn durch Flamm und Rauch der Stimme nach, die uns um Hilfe rief. Schon hielten wir ihn für verloren, als mit eins er vor uns stand, im starken Arm empor sie tragend. Kalt und ungerührt von unserem Dank, setzt seine Beut er nieder, drängt sich unter das Volk und ist verschwunden. Nicht für immer, will ich hoffen. Nachher, die ersten Tage, sahen wir ihn unter Palmen auf und nieder wandeln, die dort des auferstandenen Grab umschatten. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, beschwor, nur einmal noch die fromme Kreatur zu sehen, die nicht ruhen könne, bevor sie ihren Dank zu seinen Füßen ausgeweinet. Ja, und? Umsonst. Er war zu unserer Bitte taub. Ich trat ihn jeden Tag von Neuem an. Was litt ich nicht von ihm? Was hätte ich nicht noch gern ertragen? Doch lange schon kommt er nicht mehr, die Palmen zu besuchen. Und niemand weiß, wo er geblieben ist. Ihr staunt? Ich überdenke mir, was das auf einen Geist wie Rächers wohl für Eindruck machen muss, sich so verschmäht von dem zu finden, den man hochzuschätzen, sich so gezwungen fühlt, so weggestoßen und doch so angezogen werden. Sie schwärmt. Allein so fromm. So liebenswürdig. Ist doch auch geschwärmt. Vornehmlich eine Grille ist ihr sehr wert. Es sei ihr Tempelherr kein irdischer und keines irdischen. Der Engel einer, deren Schutze sich ihr kleines Herz von Kindheit auf so gern vertraut glaubte, sei aus seiner Wolke mit eins als Tempelherr hervorgetreten. Lächelt nicht. Lasst lächelnd wenigstens ihr einen Wahn. Indem sich Jud und Christ und Muselmann vereinigen. So einen süßen Wahn. Auch mir so süß. Geh, Wakredaya, geh, sieh, was sie macht, ob ich sie sprechen kann, so dann suche ich den wilden, launigen Schutzengel auf. Und falls ihm noch beliebt, hienieden unter uns zu wandeln, finde ich ihn gewiss und bring ihn her. Ihr unternehmet viel. Macht dann der süße Wahn der süßeren Wahrheit Platz, denn... Glaub mir, Daya, dem Menschen ist ein Mensch noch immer lieber als ein Engel. Dann wirst du doch auf mich nicht zürnen, die Engelschwärmerin geheilt zu sehen. Ihr seid so gut und seid zugleich so schlimm. Ich gehe. Da kommt sie selbst. So seid ihr es doch ganz und gar, mein Vater. Ich glaubte, ihr hättet eure Stimme nur vorausgeschickt. Mein Kind. Mein liebes Kind. Ihr musstet über den Euphrat, Tigris, Jordan, über wer weiß was für Wasser all. Wie oft habe ich um euch gezittert, ehe das Feuer mir so nahe kam. Denn seit das Feuer mir so nahe kam, dünkt mich im Wasser sterben, Erquickung, Labsal, Rettung. Doch ihr seid ja nicht ertrunken und ich bin nicht verbrannt. Wir wollen uns freuen und Gott loben. Er trug euch und den Nachen auf den Flügeln seiner unsichtbaren Engel die ungetreuen Ströme hinüber. Er winkte meinem Engel, dass er sichtbar auf seinem weißen Fittiche mich durch das Feuer trüge. Doch hätte auch nur ein Mensch dir diesen Dienst erzeigt, er müsste für dich ein Engel sein. Er müsste und würde. Nicht so ein Engel, nein, ein wirklicher. Es war gewiss ein wirklicher. Habt ihr selbst, die Möglichkeit, dass Engel sind, dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, auch Wunder könne, tun mich nicht gelehrt? Ich lieb ihn ja. Und er liebt dich und tut für dich und deinesgleichen stündlich Wunder. Ja, hat sie schon von aller Ewigkeit für euch getan. Das höre ich gern. Wie, weil es ganz natürlich, ganz alltäglich wäre, wenn dich ein eigentlicher Tempelherr gerettet hätte. Sollte es darum weniger ein Wunder sein, meiner Rächer wäre es Wunders nicht genug, dass sie ein Mensch gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder erst retten müssen. Ja, kein kleines Wunder. Denn wer hat schon gehört, dass Saladin je eines Tempelherrn verschont, dass je ein Tempelherr von ihm verschont zu werden verlangt, gehofft? Darum eben war das kein Tempelherr. Er schien es nur. Kommt kein gefangener Tempelherr je anders als zum gewissen Tode nach Jerusalem? Wie hätte mich des Nachts freiwillig denn einer retten können? Sieh, wie sinnreich. Na, jetzt, Dayan, nimm das Wort. Ohne Zweifel weißt du mehr. Man sagt, dass Saladin den Tempelherrn begnadigt, weil er einem seiner Brüder, den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Doch da ist viele 20 Jahre her, dass dieser Bruder nicht mehr lebt. Er hieß, ich weiß nicht wie. Er blieb, ich weiß nicht wo. So klingt das so unglaublich, dass an der ganzen Sache wohl nichts ist. Warum wäre denn das so unglaublich? Warum hätte Saladin, der sein Geschwister insgesamt so liebt, in jüngeren Jahren nicht noch einen Bruder ganz besonders lieben können und pflegen sich zwei Gesichter nicht zu ähneln? Wo steckt da das Unglaubliche? Doch auch so noch, Rächer, bliebe deine Rettung ein Wunder, dem nur möglich, der die strengsten Entschlüsse, die ungebändigsten Entwürfe der Könige gern nur an leichten Fäden lenkt. Sieh, eine Stirn, so oder so gewölbt, der Rücken einer Nase, so oder so gezogen, Augenbrauen, die so oder so sich schlängeln, eine Falte, ein Mal, ein Nichts auf eines wilden Europäers Gesicht und du entkommst dem Feuer in Asien. Das wäre kein Wunder? Wundersüchtiges Volk, wozu bemüht ihr da noch einen Engel? Was schadet's, Nathan, wenn ich sprechen darf, von einem Engel lieber als von einem Menschen sich gerettet denken? Was es schadet, fragst du? Ja, es schadet. Schadet. Allerdings, komm, hört mir zu. Nicht wahr? Dem Wesen, das dich rettete, es sei ein Engel oder ein Mensch, dem möchtet ihr, und du besonders, gern wieder viele große Dienste tun. Nicht wahr? Nun, einem Engel. Was für Dienste, für große Dienste könnt ihr dem schon tun. Ihr könnt am Tage seiner Feier fasten, Almosen spenden, zu ihm seufzen, beten, alles nichts. Er wird nicht fett durch euer Fasten, wird nicht reich durch eure Spenden, wird nicht mächtiger durch euer Vertrauen, nicht wahr? Allein ein Mensch? Freilich, hätte ein Mensch etwas für ihn zu tun, uns mehr Gelegenheit verschafft? Allein, er wollte ja so völlig nichts, war in sich, mit sich, so vergnügsam, als nur Engel sind. Endlich, als er gar verschwand. Verschwand, sich unter den Palmen nicht mehr sehen ließ. Grausame Schwärmerinnen, wenn er nun krank geworden, dieser Engel. Krank? Er ist des Klimas ungewohnt, ist jung, des Hungerns, Wachens ungewohnt. Krank? Jetzt krank. Liegt er da, hat weder Freund noch Geld, sich Freunde zu besolden, liegt ohne Wartung, ohne Rat und Zuspruch ein Raub der Schmerzen und des Todes da.

Mach, dass du in deine Wüste wiederkommst. Ich fürchte, gerade unter Menschen würdest du, ein Mensch zu sein, verlernen. Das fürchte ich auch. Lebt wohl. Warte doch, Al-Hafi, warte doch, entläuft dir denn die Wüste? Warte doch, weg ist er. Ich hätte noch so gern nach unserem Tempelherrn gefragt. Nathan, Nathan! Ja, was gibt's? Er lässt sich wieder sehen. Wer? Er! Er? Ach so, nur euer Er heißt er. Er wandelt wieder unter den Palmen auf und nieder und bricht von Zeit zu Zeit sich Datteln. Sie essend und als Tempelherr? Rächer lässt euch bitten, ungesäumt ihn anzugehen. Sie wird euch aus dem Fenster winken, ob er hinaufgeht oder weiter ab sich schlägt. So wie ich vom Kamel gestiegen, schickt sich das? Geh, meld ihm eine Wiederkunft. Ich lasse ihn bitten, herzlich bitten. Umsonst. Er kommt euch nicht. Er kommt zu keinem Juden. So geh und halt ihn an. Ich komme gleich dir nach. Der folgt mir nicht vor Langeweile. Guter Bruder, ich kann euch auch wohl Vater nennen, nicht? Nur Bruder, Laienbruder nur, zu dienen. Ja, guter Bruder, ich habe nichts. Ich ward dem Herrn Almosens wegen gar nicht nachgeschickt. Doch aber nachgeschickt? Ja, aus dem Kloster. Ich soll mich nur nach euch erkunden, auf den Zahn euch fühlen. Und das sagt ihr mir so selbst. Warum nicht? Hat das Kloster euresgleichen mehr? Weiß nicht. Ich muss gehorchen, lieber Herr. Und da gehorcht ihr denn auch, ohne viel zu klügeln? Wer's sonst gehorchen? Lieber Herr. Ihr dürft mir doch auch wohl vertrauen, wer mich gern genauer kennen möchte. Dass ihr es selbst nicht seid, will ich wohl schwören. Der Patriarch. Der sandte mich euch nach. Der Patriarch? Ja. Nun, Bruder, ich bin ein Tempelherr und ein Gefangener. Setz ich hinzu, gefangen bei Tepnim, selbst 20. gefangen und allein vom Saladin begnadiget, so weiß der Patriarch, was er zu wissen braucht. Mehr, als er braucht. Wohl aber schwerlich mehr, als er schon weiß. Er wüsste auch gern, warum der Herr vom Saladin begnadigt worden. Er, ganz allein. Weiß ich das selber? Schon den Hals entblößt, kniet ich auf meinem Mantel, als mich Schärfer Saladin ins Auge fasst und winkt. Man hebt mich auf, ich bin entfesselt, will ihm danken, sehe sein Auge in Tränen. Stumm ist er, bin ich. Er geht, ich bleibe. Wie nun das zusammenhängt, enträtsle sich der Patriarche selbst. Er schließt daraus, dass Gott zu großen, großen Dingen euch muss aufbehalten haben? Tja, ein Judenmädchen aus dem Feuer zu retten, auf Sinai neugierige Pilger zu geleiten und dergleichen mehr. Wird schon noch kommen. Ist inzwischen auch nicht übel? Vielleicht hat selbst der Patriarch bereits weit wichtigere Geschäfte für den Herrn. So, meint ihr, Bruder? Ja. Hat er gar euch schon was merken lassen? Ja, der Patriarch hätte durch den Herrn ein Briefchen gern bestellt. Durch mich? Ich bin kein Bote. Dies Briefchen wohl bestellt zu haben, sagt der Patriarch, wird einst im Himmel Gott mit einer ganz besonderen Krone lohnen. Und diese Krone zu verdienen, sagt der Patriarch, sei schwerlich jemand geschickter als mein Herr. Als ich? Ja, er sei hier frei, könne, sagte der Patriarch, die Stärk und Schwäche der von Saladin neu aufgeführten innern zweiten Mauer am deutlichsten den Streitern Gottes, sagte der Patriarch, beschreiben. Guter Bruder, wenn ich doch nun auch des Briefchens nähern Inhalt wüsste. Ja, den weiß ich wohl noch nicht so recht. Das Briefchen aber ist an König Philipp, der Patriarch. Ich habe mich oft gewundert, wie doch ein Heiliger, der sonst so ganz im Himmel lebt, so unterrichtet von Dingen dieser Welt zu sein, herab sich lassen kann. Es muss ihm sauer werden.

Was gilt's? Das konntest du nicht vermuten. Nein. Wie konnte ich auch vermuten, dass du deiner Königin so müde wärst? Ich meiner Königin? Ich seh nun schon. Ich soll heute meine 1000 Dinar, kein Nazarinchen mehr, gewinnen. Wieso? Weil du mit aller Gewalt verlieren willst. Doch dabei finde ich meine Rechnung nicht. Denn außer, dass ein solches Spiel das Unterhaltendste nicht ist, gewann ich immer nicht am meisten mit dir, wenn ich verlor? Wann hast du mir den Satz, mich des verlorenen Spiels wegen zu trösten, doppelt nicht hernach geschenkt? Wir kommen ab vom Spiele. Mach ein Ende. So bleibt es nun denn Schach und Doppelschach. Ja, freilich, dieses Abschach habe ich nicht gesehen. Dass meine Königin zugleich mit niederwirft. War dem noch abzuhelfen? Lass sehen. Nein, nein, nimm nur die Königin. Ich war mit diesem Steine nie recht glücklich. Wozu sie nehmen? Schach. Und weiter? Schach. Und Matt. Nicht ganz, du ziehst den Springer noch dazwischen. Du hast gewonnen und Al-Hafi zahlt. Mann, lass ihn rufen, gleich. Du hattest Schwester nicht zu Unrecht. Ich war zerstreut. Du warst zerstreut. Und mehr als ich. Als du? Was hätte dich zerstreut? O Saladin, wann werden wir so fleißig wieder spielen? Ach, weil es wieder losgeht, meinst du? Max, nur zu. Ich hätte den Waffenstillstand gern aufs Neue verlängert. Hätte meiner Sitter gern einen guten Mann zugleich verschafft. Und das muss Richards, des Christenfeldherrn Bruder, sein. Habe ich des schönen Traums nicht gleich gelacht? Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen. Ihr Stolz ist Christen sein, nicht Menschen. Wohl ihnen, dass Christus ein so guter Mensch noch war. Wohl ihnen, dass sie seine Tugend auf Treu und Glauben nehmen können. Doch was Tugend? Seine Tugend nicht. Sein Name soll überall verbreitet werden. Um den Namen ist es ihnen nur zu tun. Die Tempelherren sind schuld. Sind nicht als Christen, als Tempelherren schuld. Durch die allein wird aus der Sache nichts. Die haben ja des Waffenstillstandsablauf kaum erwarten können. Lustig, nur so weiter. Mir schon recht. Wäre alles sonst nur, wie es sollte. Was könnte sonst dich aus der Fassung bringen? Ich war auf Libanon bei unserem Vater. Er unterliegt den Sorgen noch. Es fehlt bald da, bald dort. Was fehlt? Was, wenn ich's habe, mir so überflüssig, und hab ich's nicht, so unentbehrlich scheint. Das leidige, verwünschte Geld. Gut, Hafi, dass du kommst. Die Gelder aus Ägypten sind vermutlich angelangt, wenn's nur fein viel ist. Hast du Nachricht? Ich nicht. Ich denke, dass ich hier sie in Empfang soll nehmen. Zahl an Sitter 1000 Dinare. Zahl anstatt Empfang. Oh, schön. An Sitter. Ja. Wiederum an Sitter. Ja. Wiederum im Schach verloren. Ja. Du gönnst mir doch mein Glück. Die Weißen waren euer. Ihr bietet Schach. Sagt, dass ich mein Geld bekommen kann. Nun ja, ihr sollt's bekommen, wie ihr stets bekommen. Al-Hafi, psst. Ihr habt das Spiel ja nicht verloren, Saladin. Da steht ja eure Königin. Gilt nicht, gehört nicht mehr ins Spiel. So mach und sag, dass ich das Geld mir nur kann holen lassen. Wenn auch, ihr seid doch darum noch nicht matt. Ich bin es, will es sein. Bezahl, bezahl. Geh, Hafi, geh. Ich will das Geld schon holen lassen. Nein, ich spiel nicht länger mit. Er muss es doch einmal erfahren. Wer und was? Al-Hafi, ist dies dein Versprechen? Hältst du so mir Wort? Wie konnte ich glauben, dass es so weit gehen würde? Lass diese Kleinigkeit, mein Bruder, dir nicht näher treten, als sie würdig ist. Du weißt, ich habe zu verschiedenen Malen dieselbe Summe bei dir im Schach gewonnen. Und weil ich jetzt das Geld nicht nötig habe, weil jetzt in Hafis Kasse doch das Geld nicht eben allzu häufig, da sind die Posten stehen geblieben. Ja, wenn's das nur wäre. Seit aus Ägypten wir das Geld erwarten, hat sie... Wozu ihn hören? Nicht nur nichts bekommen. Auch vorgeschossen. Den ganzen Hof erhalten, euren Aufwand ganz allein bestritten. Das ist meine Schwester. Wer hatte dies zu können, mich so reich gemacht als du, mein Bruder? Er wird so bettelarm sie wieder machen, als er selber ist. Ich arm? Wann habe ich mehr, wann weniger gehabt? Ein Kleid, ein Schwert, ein Pferd und einen Gott. Was brauche ich mehr? Al-Hafi, konntest du vorerst bei niemand anderen borgen als bei Sitter? Noch bin ich auf dem Trockenen völlig nicht. Ach, nur völlig nicht, das fehlte noch. Geh gleich, nimm auf, bei wem du kannst und wie du kannst. Geh zu den Geizigsten. Die werden mir am liebsten leihen. Die wissen wohl, wie gut ihr Geld in meinen Händen wuchert. Ich kenne deren keine. Eben fällt mir ein, gehört zu haben, Hafi, dass dein Freund zurückgekommen. Freund? Mein Freund? Wer denn das? Dein hochgepriesener Jude. Gepriesener Jude, hoch, von mir. Dem sein Gott von allen Gütern dieser Welt das Kleinst und Größte so im vollen Maß erteilet habe. Sagt ich so? Was meint ich denn damit? Das Kleinste Reichtum und das Größte Weisheit. Wie? Von einem Juden? Von einem Juden hätte ich das gesagt. Das hättest du von deinem Nathan nicht gesagt? Ach so, von dem, vom Nathan, fiel mir der doch gleich nicht ein. Wahrhaftig, der ist endlich wieder heimgekommen? Ganz recht, den nannte das Volk einmal den Weisen, den Reichen auch. Was meinst du, Hafi, wenn du diesen angingst? Und was bei ihm? Doch wohl nicht borgen? Ja, da kennt ihr ihn. Seine Weisheit ist eben, dass er niemand borgt. Zur Not wird er euch Waren borgen. Geld aber, Geld! Geld nimmermehr. Den Armen gibt er zwar und gibt vielleicht trotz Saladin, wenn schon nicht ganz so viel, doch ganz so gern. Und Jud und Christ und Muselmann und Parsi, alles ist ihm eins. Und so ein Mann... Wie kommt es denn, dass ich von diesem Manne nie gehört? Der sollte Saladin nicht borgen. Nicht dem Saladin, der nur für andere braucht. Da seht doch gleich den Juden wieder. Den ganz gemeinen Juden. Er ist aufs Geben euch so eifersüchtig, so neidisch. Darum eben leiht er keinem, damit er stets zu geben habe. Ich will an andere Türen klopfen. Oh, da besinne ich mich soeben eines Mohren, der reich und geizig ist. Ich geh. Was eilst du? Hafi! Was heißt das nun? Hat er wirklich sich in ihm betrogen oder möchte er uns nur gern betrügen? Das fragst du mich? Ich weiß ja kaum, von wem die Rede war. Und höre von eurem Juden, eurem Nathan, heute zum ersten Mal. Er handelt, wie ich hörte. Sein Saumtier treibt auf allen Straßen, zieht durch alle Wüsten. Seine Schiffe liegen in allen Häfen. Das hat Al-Hafi selbst erzählt. Und voll Entzücken hinzugefügt, wie groß, wie edel dieser sein Freund anwende, was so klug und emsig zu erwerben er für zu klein nicht achte. Und doch sprach Hafi jetzt so ungewiss, so kalt von ihm. Kalt nun wohl gerade nicht. Verlegen. Als halte es für gefährlich, ihn zu loben und wollte ihn doch auch unverdient nicht tadeln. Sei dem, wie ihm wolle. Der Jud sei mehr oder weniger als Jud. Ist er nur reich. Genug für uns. Du willst ihm aber das Seine doch mit Gewalt nicht nehmen, Schwester, wie? Ja, was heißt bei dir Gewalt? Mit Feuer und Schwert? Nein. Was braucht es bei den Schwachen für Gewalt als ihre Schwäche? Es reift bei mir vielleicht ein Anschlag, den ich auf diesen Nathan habe. Ihr habt euch sehr verweilt, mein Vater. Er wird kaum noch mehr zu treffen sein. Nun, wenn hier und an Palmen schon nicht mehr, doch anderswo. Sei jetzt nur ruhig. Wolltet ihr wohl eine Tochter, die jetzt ruhig wäre, die unbekümmert ließe, wessen Wohltat ihr Leben sei? Ihr Leben, das ihr nur so lieb, weil sie es euch zuerst verdanket. Ich möchte dich nicht anders, als du bist. Selbst wenn ich wüsste, dass in deiner Seele ganz etwas anderes noch sich rege. Was, mein Vater? Lass es keine Sorge dir machen. Mir macht's keine. Nur versprich mir, wenn dein Herz, vernehmlicher sich einst erklärt, mir seiner Wünsche keinen zu bergen. Ah, da kommt ja da, ja. Nun, was gibt's? Noch wandelt er hier unter den Palmen, wird gleich um jene Mauer kommen. Hast du ihn schon gesprochen? Wie ist er heute? Wie immer. So macht, dass er euch hier nicht gewahr wird. Geht lieber gleich hinein. Der Vater hat ganz recht. Ihr lauft Gefahr, wenn er euch sieht, dass auf der Stelle er umkehrt. So geht schon, geht. Kommt. Ich weiß ein Fenster, aus dem wir sie bemerken können. Ja? Fast scheue ich mich des Sonderlings, dass ein Mensch doch einen Menschen so verlegen soll machen können. Er kommt. Bei Gott. Ein Jüngling wie ein Mann. Wo sah ich doch dergleichen? Verzeiht? Was, Jude, was? Dass ich mich unterstehe, euch anzureden. Kann ich's wehren? Ich heiße Nathan, bin des Mädchens Vater, das eure Großmut aus dem Feuer gerettet und kommt... Wenn zu danken, spart's. Ihr seid mir gar nichts schuldig. Es ist der Tempelherren Pflicht, dem ersten Besten beizuspringen, dessen Not sie sehen. Mein Leben war mir ohnedem in diesem Augenblicke lästig. Gern, sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, es für ein anderes Leben in die Schanze zu schlagen. Wenn es auch nur das Leben einer Jüdin wäre. Groß, groß und abscheulich. Die bescheidene Größe flüchtet sich hinter das Abscheuliche, um der Bewunderung auszuweichen. Ritter, wenn ihr hier nicht fremd und nicht gefangen wärt, würde ich euch so dreist nicht fragen, sagt, befehlt. Womit kann man euch dienen? Ihr? Mit nichts. Ich bin ein reicher Mann. Der reichere Jude war mir nie der bessere Jude. Dürft ihr denn darum nicht nützen, was dem ungeachtet er Besseres hat, nicht seinen Reichtum nützen? Nun gut, das will ich auch nicht ganz verreden. Um meines Mantels willen nicht. Sobald der ganz und gar verschlissen, komme ich und borge mir bei euch zu einem neuen Tuch oder Geld. Seht nicht mit eins so finster. Noch seid ihr sicher. Ihr seht, er ist so ziemlich noch imstande. Nur der eine Zipfel erst versenkt, und das bekam er, als ich eure Tochter durchs Feuer trug. Erlaubt. Es ist doch sonderbar, dass so ein böser Fleck, dass so ein Brandmal dem Mann ein besseres Zeugnis redet als sein eigener Mund. Verzeiht. Was? Wärt ihr wohl so gut und schicktet euren Mantel auch einmal meinem Mädchen? Was damit? Auch ihren Mund auf diesen Fleck zu drücken, denn eure Knie selber zu umfassen, wünscht sie ja wohl vergebens. Aber, Jude, ihr heißet Nathan. Aber, Nathan, ihr setzt eure Worte sehr, sehr gut. Allerdings, ich hätte... Verstellt euch, wie ihr wollt. Ihr wart zu gut, um höflicher zu sein. Ihr trugt für ihren guten Namen Sorge. Auch dafür danke ich euch. Ich muss gestehen, ihr wisst, wie Tempelherren denken sollten. Nur Tempelherren? Sollten bloß? Ich weiß, wie gute Menschen denken. Weiß, dass alle Länder gute Menschen tragen? Mit Unterschied doch hoffentlich. Jawohl, an Farb, an Kleidung, an Gestalt verschieden. Auch hier bald mehr, bald weniger als dort. Mit diesem Unterschied ist's nicht weit her. Wisst ihr, Nathan, welches Volk zuerst das auserwählte Volk sich nannte? Wie? Wenn ich dieses Volk nun zwar nicht hasste, doch wegen seines Stolzes zu verachten mich nicht entbrechen könnte, seines Stolzes, den es auf Christ und Muselmann vererbte, nur sein Gott sei der rechte Gott. Wann hat und wo die fromme Raserei, den bessern Gott zu haben, diesen Bessern der ganzen Welt als Besten aufzudringen, in ihrer schwärzesten Gestalt, sich mehr gezeigt als hier, als jetzt? Wem hier, wem jetzt die Schuppen nicht vom Auge fallen? Doch sei blind, wer will. Wir haben beide uns unser Volk nicht auserlesen. Sind wir unser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Wenn ich einen mehr in euch getroffen hätte, dem es genügt, ein Mensch zu heißen. Ja, bei Gott, das habt ihr, Nathan. Das habt ihr. Eure Hand. Wir müssen Freunde werden. Sind es schon. Wie wird sich Recha freuen? Kennt sie nur erst. Nathan! Nathan! Ja? Der Sultan hat geschickt. Der Sultan will euch sprechen. Gott, der Sultan. Mich? Der Sultan? Ja, und bald, sobald ihr könnt. Ich werde kommen. Gott, wir sind so bekümmert, was der Sultan doch wohl will. Das wird sich zeigen. Geh nur, geh. So kennt ihr ihn noch nicht? Den Saladin noch nicht. Der allgemeine Ruf sprach viel zu gut von ihm, dass ich nicht lieber glauben wollte als sehen. Noch habe ich selber ihm nicht danken können. Doch muss er einmal wenigstens sich meiner noch erinnern, um mein Schicksal ganz zu entscheiden. Es fällt vielleicht ein Wort, das mir auf euch zu kommen Anlass gibt. Erlaubt, verzeiht, ich eile. Wann sehen wir euch bei uns? Sobald ich darf. Sobald ihr wollt. Noch heute. Und euer Name, muss ich bitten? Mein Name war, ist Kurt von Staufen. Staufen. Staufen? Staufen. Warum fällt euch das so auf? Nein, nein. Nichts. Von Staufen. Der Blick des Forschers fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Ich fürchte ihn, Nathan. Lass die Zeit allmählich... und nicht die Neugier unserer Kundschaft machen. Der Forscher fand nicht selten mehr, als er zu finden wünschte. Nicht allein Wolfs Wuchs, Wolfs Gang, auch seine Stimme. Wie solche tief geprägten Bilder zuweilen in uns schlafen können, bis ein Laut, ein Wort sie weckt. Von Staufen. Ja, Filneck und Stauf? Ich muss das bald genauer wissen. Doch erst zum Saladin. Zu euch wollte ich nun eben wieder. Ist denn so eilig? Was verlangt er denn von mir? Wer? Saladin, ich komme. Zu wem? Zum Saladin? Schickt Saladin dich nicht? Mich? Nein. Ja, hat er den schon geschickt? Ja, freilich hat er. Nun, so ist's richtig. Was ist richtig? Dass nun ihr sein Defter da geworden. Ich bedauere euch. Ihr bringt sie doch gleich mit, die Beutel. Beutel? Nun, das Geld, das ihr dem Saladin vorschießen sollt. Ach, weiter ist es nichts. Ich sollte es wohl mit ansehen, wie ihr euch von Tag zu Tag aushöhlen wird bis auf die Zehen. Bildet ihr vielleicht euch ein, wer eures Gelds bedürftig sei, der werde wohl auch eurem Rate folgen? Ja, eher Rate folgen. Denkt nur, Nathan, was mir eben jetzt mit ihm begegnet. Da komme ich zu ihm, eben dass er Schach gespielt mit seiner Schwester. Ja. Ich sehe, dass das Spiel noch lange nicht verloren. Er durfte mit dem König an den Bauern nur rücken. Ach, wenn ich es euch doch gleich nur zeigen na ja, könnte. Ja, ich trau dir schon. Das alles will ich ihm nun weisen und ruf ihn. Und er... Er ist nicht deiner Meinung. Er hört mich gar nicht an und wirft verächtlich das ganze Spiel in Klumpen. Ist das möglich? Und sagt, er wolle matt nun einmal sein. Er wolle. Heißt das spielen? Schwerlich. Gleichwohl galt es keine taube Nuss. Geld hin, Geld her, das ist das Wenigste. Allein dich gar nicht anzuhören, deinen Adlerblick nicht zu bewundern, das fordert Rache. Was? Ich sage euch das nur so, damit ihr sehen könnt, was für ein Kopf er ist. Kurz, ich halt's mit ihm nicht länger aus. Am Ganges nur gibt's Menschen. Hier seid ihr der Einzige, der noch so würdig wäre, dass er am Ganges lebte. Wollt ihr mit? Lasst ihn mit einst dem Plunder ganz im Stich, um den es ihm zu tun. Er bringt euch nach und nach doch drum. So wäre die Plackerei auf einmal aus. Kommt, kommt. Al-Hafi, ich dächte, das blieb uns ja noch immer übrig. Lass mich das überlegen. Warte noch. Wer überlegt, sucht Gründe nicht zu dürfen. Wer sich Knall und Fall ihm selbst zu leben nicht entschließen kann, der lebet anderer Sklav auf immer. Wie ihr wollt, lebt wohl. Mein Weg liegt dort, der eure da. Al-Hafi, du wirst doch selbst das Deine erst berichtigen? Ach, Possen, der Bestand von meiner Kasse ist nicht des Zählens wert. Und meine Rechnung bürgt ihr oder Sitta. Lebet wohl. Die bürg ich. Der wahre Bettler ist doch einzig und allein der wahre König. Wie daher drückte sich mein Vater aus? Ich darf ihn jeden Augenblick erwarten. Wie viele Augenblicke sind aber schon vorbei? Ach, wer denkt an die Verflossenen? Ich will allein in jedem nächsten Augenblick leben. Er wird doch einmal kommen, der ihn bringt. Was dann? Des Himmels Wege sind des Himmels Wege. Und wenn es nun dein Retter selber wäre, durch den sein Gott, für den er kämpft, dich nach Europa, dich zu dem Volke führen wollte, für welche du geboren wurdest? Daher, du hast doch wahrlich deine sonderbaren Begriffe. Sein Gott, für den er kämpft. Was ist das für ein Gott, der einem Menschen eignet, der für sich muss kämpfen lassen, wenn mein Vater dich so hörte? Was tat er dir? Mir immer nur mein Glück so weit von ihm als möglich vorzuspiegeln. Was tat er dir, den Samen der Vernunft, den er so rein in meine Seele streute, mit eines Landes Unkraut oder Blumen so gern zu mischen? Wenn ich nur reden durfte... Darfst du nicht? Wann war ich nicht ganz Ohr, so oft es dir gefiel, von deinen Glaubenshelden mich zu unterhalten? Habe ich ihren Taten nicht stets Bewunderung und ihren Leiden nicht immer Tränen gern gezollt? Liebe Daya... Das ist kein Gespräch, womit wir unserem Freund am besten entgegensehen. Für mich zwar ja, denn mir liegt daran unendlich, ob auch er... Horch daher, kommt es nicht an unsere Tür? Wenn er es wäre, horch. Er ist's, mein Retter. Dies zu vermeiden erschien ich bloß so spät. Und doch... Ich will ja zu den Füßen dieses stolzen Mannes nur Gott noch einmal danken. Nicht dem Mann. Der Mann will keinen Dank. Will ihn so wenig, als ihn der Wassereimer will, der bei dem Löschen so geschäftig sich erwiesen. Wo der ließ sich füllen, ließ sich leeren. Mir nichts, dir nichts. Also auch der Mann. Auch der ward nun so in die Glut hineingestoßen. Da fiel ich ungefähr ihm in den Arm oder blieb ich ungefähr so wie ein Funken auf seinem Mantel. Ihm in seinen Armen, Bis wiederum, ich weiß nicht, was uns beide herausschmiss aus der Glut. Was gibt es da zu danken? In Europa treibt der Wein zu noch weit anderen Taten. Tempelherren, die müssen einmal nun so sein, müssen wie etwas besser zugelernte Hunde, sowohl aus Wasser als aus Feuer holen. Oh, Daya, Daya, wenn in Augenblicken des Kummers und der Galle meine Laune dich übel anließ, warum jede Torheit, die meiner Zunge entfuhr, ihr hinterbringen? Dass sie sich zu empfindlich rächen, Daya. Ich denke, Ritter, ich denke nicht, dass diese kleinen Stacheln ihr an das Herz geworfen euch da sehr geschadet haben. Wie? Ihr hattet Kummer? Und wart mit eurem Kummer geiziger als eurem Leben? Wie ist doch meine Seele zwischen Auge und Ohr geteilt? Das war das Mädchen nicht. Nein, nein, das war es nicht, das aus dem Feuer ich holte. Denn wer hätte die gekannt und aus dem Feuer nicht geholt? Nun sagt uns doch, Ritter, wo ihr so lange gewesen. Fast dürfte ich fragen, wo ihr jetzt seid. Ich bin, wo ich vielleicht nicht sollte sein. Wo ihr gewesen? Auch wo ihr vielleicht nicht solltet sein gewesen? Das ist nicht gut. Auf, wie heißt der Berg? Auf Sinai. Auf Sinai? Ah, schön. Nun kann ich endlich doch einmal zuverlässig erfahren, ob es war... Was noch da selbst der Ort zu sehen, wo Moses vor Gott gestanden hat? Nun, das wohl nicht, denn wo er stand er vor Gott. Und davon ist mir zu Genüge schon bekannt. Ob es war, möchte ich nur gern von euch erfahren, dass es bei weitem nicht so mühsam sei, auf diesen Berg hinaufzusteigen als herab. Denn seht, so viel ich Berge noch gestiegen bin, war es just das Gegenteil. Nun, Ritter, was? Ihr kehrt euch von mir ab? Wollt mich nicht sehen? Weil ich euch hören will. Weil ihr mich nicht wollt merken lassen, dass ihr meine Einfalt lächelt. Dass ihr lächelt, wie ich euch doch so gar nichts Wichtiges von diesem heiligen Berge aller Berge zu fragen weiß, nicht wahr? So muss ich doch euch wieder in die Augen sehen. O Rächer, Rächer, wie hat er so wahr gesagt? Kennt sie nur erst. Wer hat von wem euch das gesagt? Kennt sie nur erst, hat euer Vater mir gesagt, von euch gesagt. Und ich nicht etwa auch? Ich denn nicht auch? Allein, wo ist er denn? Wo ist denn euer Vater? Ist er noch beim Sultan? Ohne Zweifel. Noch da? Da ist er schwerlich mehr. Er wird dort unten bei dem Klostermann erwarten. Erlaubt, ich hole ihn. Das ist meine Sache. Bleibt, Ritter, bleibt. Ich bringe ihn unverzüglich. Nicht so, nicht so. Er könnte bei dem Sultan leicht... Wer weiß, ihr kennt den Sultan nicht, leicht in Verlegenheit gekommen sein. Glaubt mir, es hat Gefahr, wenn ich nicht gehe. Gefahr? Was für Gefahr? Gefahr für mich, für euch, für ihn, wenn ich nicht schleunig gehe. Was ist das, Daya? Ich denke, es ist kein schlimmes Zeichen. Zeichen? Wovon? Es kocht und soll nicht überkochen. Nun ist's an euch. Was ist an mir? Nun könnt ihr ihm die Unruhe all vergelten, die er euch gemacht hat. Wovon du sprichst, das magst du selber wissen. Und seid ihr denn bereits so ruhig wieder? Das bin ich. Ja, das bin ich. Sein voller Anblick, sein Gespräch, sein Ton hat mich... Gesättigt? Schon? Was schwatzig. Komm, liebe Daya, wieder an das Fenster, das auf die Palmen sieht. So ist er doch wohl noch nicht ganz gestillt, der heiße Hunger. Nun werde ich auch die Palmen wiedersehen. Nicht ihn... Bloß unter Palmen? Diese Kälte beginnt wohl auch ein neues Fieber nur. Ich bin nicht kalt. Ich sehe wahrlich nicht minder gern, was ich mit Ruhe sehe. Hier bringt den Juden her, sobald er kommt. Er scheint sich eben nicht zu übereilen. Ah, er tritt näher, Jude. Näher. Nur ohne Furcht. Du nennst dich Nathan? Ja. Den weisen Nathan? Nein. Wohl, nennst du dich nicht, nennt dich das Volk. Kann sein, das Volk. Du glaubst doch nicht, dass ich verächtlich von des Volkes Stimme denke. Ich habe lang gewünscht, den Mann zu kennen, den es den Weisen nennt. Wie wenn es ihn zum Spott so nennte? Wenn dem Volke Weise nichts anderes wäre als klug und klug nur der, der sich auf seinen Vorteil gut versteht? Auf seinen wahren Vorteil, meinst du doch. Dann freilich wäre der Eigennützigste, der Klügste. Dann wäre freilich klug und weise nur eins. Lass uns zur Sache kommen. Aber aufrichtig, Jude, aufrichtig. Sultan, ich will sicherlich dich so bedienen, dass ich deiner fernen Kundschaft würdig bleib. Wovon sprichst du? Doch wohl nicht von deinen wahren. Schachern wird mit dir schon meine Schwester.

Was? In diesem Augenblicke fühlt ihr nichts als Neugier? Ich habe selbst wohl einen Staufen, ehedem gekannt, der Konrad hieß. Ich heiße ja nach meinem Vater. Kurt ist Konrad. Nun, so war mein Konrad doch nicht euer Vater, denn mein Konrad war, was ihr war. Tempelherr war nicht vom Held. Oh, darum könnte er doch mein Vater wohl gewesen sein. Ihr scherzt. Und ihr nehmt's wahrlich zu genau. Doch erlasst mir meine Ahnenprobe. Ich will euch eure auch erlassen. Nichts war, als ob ich den geringsten Zweifel in euren Stammbaum setzte. Gott behüte, ihr könnt ihn Blatt vor Blatt bis Abraham hinauf belegen. Und von da weiß ich ihn selbst. Will ich ihn selbst beschwören. Ihr werdet bitter. Doch verdien ich's. Schlug ich denn euch schon was ab? Vergebt. Kommt mit. Wohin? In euer Haus das nicht. Ich will euch hier erwarten. Soll ich sie wiedersehen? So sehe ich sie noch oft genug. Wo nicht, so sah ich sie schon viel zu viel. Ich will mich möglichst eilen. Ritter! Ritter! Ach, da ja ihr. Was gibt's denn? Was heißt denn das, dass sie so Knall und Fall euch aus dem Staube machtet? Hat Rächer denn so wenig auf euch gewirkt? Oder so viel? So viel? Ach, so viel. Gesteht es mir nur gleich, dass ihr sie liebt. Liebt bis zum Unsinn. Zum Unsinn? Wahrlich, ein Tempelherr, ein Judenmädchen lieben. Scheint freilich wenig Sinn zu haben, doch zuweilen ist es Sinns in einer Sache mehr, als wir vermuten. Liebe Daya, nehmt für gestanden an, was ihr verlangt, dass ich sie liebe. Dass ich nicht begreife, wie ohne sie ich leben werde, das... Gewiss, gewiss. So schwört mir, Ritter, sie zu eurigen zu machen, sie zu retten, sie zeitlich hier, sie ewig dort zu retten. Wie kann ich? Kann ich schwören, was in meiner Macht nicht steht? Ich bringe es durch ein einzig Wort in eure Macht. Dass selbst der Vater nichts dawider hätte? Der Vater? Der Vater soll schon müssen. Müssen da ja. Noch ist er unter Räuber nicht gefallen. Er muss nicht müssen. Nun, so muss er wollen. Muss gern am Ende wollen. Muss und gern? Doch da ja, wenn ich euch nun sage, dass ich selber diese seit ihm anzuschlagen bereits versucht. Was? Und er fiel nicht ein? Er fiel mit einem Misslaut ein, der mich beleidigte. Wie? Ihr hättet den Schatten eines Wunsches nur nach Rächer ihm blicken lassen und er wäre vor Freuden nicht aufgesprungen? Hätte Schwierigkeiten gemacht? So ungefähr. So will ich mich denn länger keinen Augenblick bedenken. Und ihr bedenkt euch doch. Der Mann ist sonst so gut. Ich selber bin ihm so viel schuldig. Das Herze blutet mir, ihn so zu zwingen. Ich bitte euch, Daya, setzt mich kurz und gut aus dieser Ungewissheit. Seid ihr aber noch selber ungewiss, ob, was ihr vorhabt, gut oder böse, schweigt. So wisst denn, Rächer ist keine Jüdin, ist eine Christin. So. Wünsche euch Glück. Fahret ja mit Eifer fort, den Himmel zu bevölkern, wenn ihr die Erde nicht mehr könnt. Dass Rächer eine Christin ist, das freut euch, einen Christen, einen Tempelherrn, der ihr sie liebt, nicht mehr? Besonders, da sie eine Christin ist von eurer Mache. Sie ist ein Christenkind, von Christeneltern geboren, ist getauft. Und Nathan? Nicht ihr Vater. Nathan nicht ihr Vater? Nein. Er hätte das Christenkind als eine Jüdin sich erzogen? Ganz gewiss. Sie hätte es nie von ihm erfahren, dass sie eine geborene Christin sei und keine Jüdin? Nie. Der weise, gute Nathan hätte sich erlaubt, die Stimme der Natur so zu verfälschen. Oh, Daya, ihr habt mir allerdings etwas vertraut, von Wichtigkeit, was Folgen haben kann, worauf ich gleich nicht weiß, was mir zu tun. Drum lasst mir Zeit. Drum geht. Er kommt hier wiederum vorbei. Ich bin ihn jetzt zu sprechen ganz und gar nicht fähig. Wenn ihr ihm begegnet, sagt ihm nur, dass wir einander bei dem Sultan schon finden würden. Aber lasst euch ja nichts merken gegen ihn. Das soll nur so den letzten Druck dem Dinge geben. Soll euch Rächers wegen alle Skrupel nur benehmen. Wenn ihr aber dann sie nach Europa führt, so lasst ihr doch mich nicht zurück. Das wird sich finden. Geht nur, geht. Ja, ja. Er hat schon recht, der Patriarch. Es hat mir freilich noch von alledem nicht viel gelingen wollen, was er mir so aufgetragen. Warum trägt er mir auch lauter solche Sachen auf? Ich mag mein Näschen nicht in alles stecken, mag mein Händchen nicht in allem haben. Bin ich darum aus der Welt geschieden? Ich, für mich, um mich für andere mit der Welt noch erst recht zu verwickeln? Guter Bruder, da seid ihr ja. Ich habe euch lange schon gesucht. Mich, Herr? Ihr kennt mich schon nicht mehr? Doch, doch. Ich glaubte nur, dass ich den Herrn in meinem Leben nie wieder zu sehen bekommen würde. Denn ich hoffte es zu dem lieben Gott. Der liebe Gott, der weiß, wie sehr ich mich im Innersten gefreut, dass ihr so ohne viel Bedenken von euch wiest. Was einem Ritter nicht geziemt. Nun kommt ihr doch. Nun hat's doch nachgewirkt? Ihr wisst es schon, warum ich komme. Kaum weiß ich es selbst. Ihr habt's nun überlegt. Habt nun gefunden, dass der Patriarch so Unrecht doch nicht hat. Dass Ehr und Geld durch seinen Anschlag zu gewinnen. Und kommt und tragt euch an. Ach Gott. Deswegen komme ich nicht. Ich komme bloß, den Patriarchen über eine Sache um Rat zu fragen. Ihr, den Patriarchen? Ein Ritter, einen Pfaffen? Weil er das Vorrecht hat, sich zu vergehen, dass unser einer ihm nicht sehr beneidet. Gleichwohl fragt der Pfaffe den Ritter nie, die Sache sei auch noch so ritterlich. Gewisse Dinge will ich lieber schlecht nach anderer Willen machen, als allein nach meinem Gut. Dazu schweige ich lieber, denn ich verstehe den Herrn nicht recht. Und doch, was Patriarch? Seid ihr mein Patriarch? Ich will ja doch den Christen mehr im Patriarchen als den Patriarchen in dem Christen fragen. Die Sache ist die. Nicht weiter, Herr, nicht weiter. Wozu? Der Herr verkennt mich. Wer viel weiß, hat viel zu sorgen. Und ich habe ja mich einer Sorge nur gelobt. Oh, gut. Seht, da kommt zu meinem Glück er selbst. Bleibt nur hier stehen, er hat euch schon erblickt. Ich wich ihm lieber aus. Wär nicht mein Mann. Ein dicker, roter, freundlicher Prälat. Und welcher Prunk! Ihr solltet ihn erst sehen, nach Hofe sich erheben. Jetzt so kommt er nur von einem Kranken. Das ist ja wohl der Tempelherr. Ja. Was will er? Weiß nicht. Nun, Herr Ritter, sehr erfreut, den braven jungen Mann zu sehen. Noch so gar jung. Nun, mit Gottes Hilfe, daraus kann etwas werden. Ich wünsche wenigstens, dass so ein frommer Ritter lange noch der lieben Christenheit, der Sache Gottes zu Ehr und Frommen blühen und grünen möge. Das wird denn auch nicht fehlen, wenn nur fein die junge Tapferkeit dem reifen Rate des Alters folgen will. Womit wär sonst dem Herrn zu dienen? Mit dem Nämlichen, woran es meiner Jugend fehlt. Mit Rat. Recht gern. Nur ist der Rat auch anzunehmen. Doch blindlings nicht. Wer sagt denn das? Ei, freilich muss niemand die Vernunft, die Gott ihm gab, zu brauchen unterlassen, wo sie hingehört. Gehört sie aber überall denn hin? Oh nein. Zum Beispiel, wenn uns Gott durch einen seiner Engel, ist zu sagen, durch einen Diener seines Worts, ein Mittel bekannt zu machen würdiget, das Wohl der ganzen Christenheit, das Heil der Kirche, auf irgendeine ganz besondere Weise zu fördern, zu befestigen. Wer darf sich da noch unterstehen? Die Willkür des, der die Vernunft erschaffen, nach Vernunft zu untersuchen und das ewige Gesetz der Herrlichkeit des Himmels, nach den kleinen Regeln einer eitlen Ehre zu prüfen, doch hiervon genug. Was ist es denn, worüber unseren Rat für jetzt der Herr verlangt? Gesetzt, ehrwürdiger Vater, ein Jude hätte ein einzig Kind. Es sei ein Mädchen, das er mit der größten Sorgfalt zu allem Guten auferzogen. Und nun wird unser einem hinterbracht, dies Mädchen sei des Judentochter nicht. Er habe es in der Kindheit aufgelesen, gekauft, gestohlen, was ihr wollt. Man wisse, das Mädchen sei ein Christenkind und sei getauft. Der Jude habe es nur als Jüdin erzogen. Lass es nur als Jüdin und als seine Tochter so verharren. Sagt, ehrwürdiger Vater,

dir im Ernst zu tun. Sei ruhig, sie ist dein. Auch soll es Nathan wohl empfinden, dass er ohne Schweinefleisch ein Christenkind hat auferziehen dürfen. Geh. Nun, Sitter? Ganz sonderbar. Muss mein Assad nicht ein braver, ein schöner junger Mann gewesen sein? Wenn er so war und nicht zu diesem Bilde hier vielmehr der Tempelherr gesessen. Doch wie hast du nur vergessen können, dich nach seinen Eltern zu erkundigen? Und insbesondere wohl nach seiner Mutter. Ob seine Mutter hierzulande nie gewesen sei, nicht wahr? Das machst du gut. Ja, möglicher wäre nichts. Genug, ich hab ihn wieder. Will mit allen seinen Fehlern, mit allen Launen seines weichen Herzens ihn wieder haben. Das Mädchen muss ihm Nathan geben, meinst du nicht? Ihm geben, ihm lassen. Allerdings, was hätte Nathan, sobald er nicht der Vater ist, für Recht auf sie? Saladin, wenn du nun gleich das Mädchen zu dir nimmst, dem unrechtmäßigen Besitzer sie entzögest. Täte das wohl Not? Not? Nun wohl gerade nicht. Die liebe Neugier treibt mich allein, dir diesen Rat zu geben. Denn von gewissen Männern möchte ich gar zu gern so bald wie möglich wissen, was sie für ein Mädchen lieben können. Nun so schick und lass sie holen. Oh, alles herrlich, alles außerlesen, oh, alles, wie nur ihr es geben könnt. Wo wird der Silberstoff mit goldenen Ranken gemacht? Was kostet er? Das nenne ich noch ein Brautkleid, seht ihr? Allerliebst. Von wessen Brautkleid sprichst du denn? Bist du denn Braut? Ich? Lieber Gott. Das alles ist ja dein und keiner anderen. Ist mein? Soll mein sein? Ist für Rächer nicht? Was ich für Rächer mitgebracht, das liegt in einem anderen Ballen. Geh, nimm deine 7 Sachen fort. Versuche. Wären es auch die Kostbarkeiten der ganzen Welt, nicht rühr an, wenn ihr mir vorher nicht schwört von dieser einzigen Gelegenheit, dergleichen euch der Himmel nicht zweimal schicken wird, Gebrauch zu machen. Gebrauch wovon? Gelegenheit wozu? Der Tempelherr liebt Rächer. Gebt sie ihm. Sieh doch, ein Klosterbruder. Frag ihn, was er will. Was wird er wollen? So gib, bevor er bittet. Er will euch sprechen. Nun, dann lass ihn kommen. Geh jetzt, geh. Was steht zu euren Diensten, frommer Bruder? Nicht eben viel. Ich freue mich, Herr Nathan, euch wohl zu sehen. So kennt ihr mich. Je, nun, wer kennt euch nicht? Ihr habt so manchem ja euren Namen in die Hand gedrückt. Er steht in meiner auch seit vielen Jahren. Komm, Bruder, komm, ich frisch ihn auf. Hab Dank. Ich würde es Ärmeren stehlen. Nehme nichts. Wenn ihr mir nur erlauben wollt, ein wenig euch meinen Namen aufzufrischen. Denn ich kann mich rühmen, auch in eure Hand etwas gelegt zu haben, was nicht zu verachten war. Verzeiht, ich schäme mich. Sagt was? Hat euch ein Reitknecht nicht vor 18 Jahren ein Töchterchen gebracht von wenig Wochen? Allerdings. Der Reitknecht, der bin ich. Seid ihr? Herr. Der Herr, von welchem ich's euch brachte, war, ist mir recht ein Herr von Filneck. Richtig. Weil die Mutter kurz vorher gestorben war, so sandte es euch. Und traf ich euch damit nicht in Darun? Ganz recht. Er selbst blieb bald darauf bei Askalon und war wohl sonst ein lieber Herr. Jawohl, der mehr als einmal mich dem Schwert entrissen. Oh, schön. So werdet ihr seines Töchterchens euch umso lieber angenommen haben. Das könnt ihr denken. Nun, wo ist es denn? Es ist doch wohl nicht etwa gar gestorben. Lasst's lieber nicht gestorben sein. Wenn sonst nur niemand um die Sache weiß, so hat es gute Wege. Hat es. Nathan, war ja nur natürlich, wenn das Christentöchterchen recht gut von euch erzogen werden sollte, dass ihr es als euer Eigentöchterchen erzögt. Freilich, klüger hättet ihr getan, wenn ihr die Christin als Christin auferziehen lassen. Aber so hättet ihr das Kindchen eures Freunds auch nicht geliebt. Und Kinder brauchen Liebe.

Er mag es aber denn gewesen sein, der bei dem Patriarchen so etwas angebracht, wenn es gar von da ja käme? Nathan! Ja? Da schickt... Der Patriarch? Das Sultans Schwester, Prinzessin Sitta. Nicht der Patriarch. Nein, Sitta. Prinzessin Sitta schickt her und lässt sie zu sich holen. Nun, wenn Sitta sie holen lässt und nicht der Patriarch... Wie kommt ihr denn auf den? So hast du kürzlich nichts von ihm gehört. Gewiss nicht. Ihm auch nichts gesteckt. Ich? Ihm? Wo sind die Boten? Vorn. Ich will sie doch aus Vorsicht selber sprechen. Ich fürchte ganz was anderes noch. Was gilt's? Die einzige vermeinte Tochter so eines reichen Juden wäre wohl auch für einen Muselmann nicht übel. Hui, der Tempelherr ist drum. Ist drum, wenn ich den zweiten Schritt nicht auch noch wage, nicht auch ihr noch selbst entdecke, wer sie ist. Ja, ja, nur zu, nur zu! Hab nochmals, guter Bruder, vielen Dank. Das Buch gehört ja ohnedem nicht mir, gehört ja ohnedem der Tochter. Gott gebe nur, dass ihr es nie bereuen dürft, so viel für sie getan zu haben. Die Patriarchen und die Tempelherren... Vermögen mir des Bösen nie so viel zu tun, dass irgendwas mich reuen könnte, geschweige das. Doch seid ihr ganz versichert, dass ein Tempelherr es ist, der euren Patriarchen hetzt? Es kann beinahe kein anderer sein. Es ist doch aber jetzt nur einer in Jerusalem und diesen kenne ich. Dieser ist mein Freund, ein junger, edler, offener Mann. Ganz recht, der Nämliche. Doch was man ist und was man sein muss in der Welt, das passt ja wohl nicht immer. Ja, leider, leider. Mit diesem Buche, Bruder, trotz ich allem und gehe geradenwegs damit zum Sultan. Wenn nur heute... der Patriarch noch nichts davon erfährt. Ach, was sagt ihm auch heute, was ihr wollt? Ich nicht. Lebt wohl. Vergesst uns ja nicht, Bruder. Gott, wie leicht mir wird, dass ich nun auf der Welt nichts zu verbergen habe, dass ich vor den Menschen so frei kann wandeln wie vor dir, oh Gott. Der du allein den Menschen nicht nach seinen Taten brauchst zu richten, die so selten seine Taten sind. Hey, wartet, Nathan, nehmt mich mit. Ihr seid es, Ritter. War das die gute Haut der Laienbruder, der sich der Patriarch so gern zum Stöber bedient? Möglich, beim Patriarchen ist er allerdings. Doch hat er euch von mir denn nichts gesagt? Von euch? Von einem Tempelherrn freilich hat er mir gesagt. Und was? Dass einer mich bei seinem Patriarchen... angeklagt. Euch angeklagt? Das ist erlogen. Ich habe ihm bloß den Fall ganz allgemein erzählt, um seine Meinung zu vernehmen. Denn hört mich, Nathan. Er kann euch ja das Mädchen nur nehmen, wenn sie niemand ist als euer. Er kann sie doch aus eurem Hause nur ins Kloster schleppen. Also, gebt sie mir. Er soll's wohl bleiben lassen, mir mein Weib zu nehmen. Dazu ist es zu spät. Wieso zu spät? Dank sei dem Patriarchen. Dem Patriarchen? Dank? Ihm Dank? Wofür? Dass wir nun wissen, wem sie anverwandten und wissen, wessen Händen sie sicher ausgeliefert werden kann. Aus diesen müsst ihr sie jetzt auch empfangen, nicht aus den meinen. Armer Rächer, was ein Glück für andere Waisen wäre, wird dein Unglück. Nathan, und wer sind sie, diese Verwandte? Besonders hat ein Bruder sich gemeldet, bei dem ihr um sie werben müsst. Ein Bruder? Was ist denn dieser Bruder? Soldat? Geistlicher? Ich glaube, dass er keins von beiden oder beides ist. Ich kenne ihn nicht so gut. Und sonst? Ein braver Mann, bei dem sich Richard gar nicht übel wird befinden. Doch ein Christ. Nathan, Nathan, welch einen Engel hattet ihr gebildet, den euch nun andere so verhunzen werden? Hat keine Not. Er wird sich unserer Liebe schon wert genug behaupten. Argwohnt sie wohl bereits, was mit ihr vorgeht. Möglich, ob ich gleich nicht wüsste, woher. Auch eben viel. Sie soll... Mein Gedanke, sie eher wieder nicht zu sehen, zu sprechen, als bis ich sie die meine nennen dürfe, fällt weg. Ich eile. Bleibt, wohin? Zu ihr. Zu sehen, ob diese Mädchenseele Manns genug wohl ist, den einzigen Entschluss zu fassen, der ihrer würdig wäre. Welchen? Den, nach euch und ihrem Bruder weiter nicht zu fragen. Und? Und mir zu folgen. Wenn sie drüber eines Muselmannes Frau auch werden müsste. Bleibt, ihr findet sie dort nicht. Sie ist bei Sitta, bei des Sultans Schwester. Seit wann? Warum? Und wollt ihr dort zugleich den Bruder finden, Dann kommt nur mit. Den Bruder? Welchen? Sittas oder Rechas? Leicht beide. Kommt nur. Recha, sei nicht so angst, so schüchtern. Sei munter, sei gesprächiger, vertrauter. Was du nicht alles musst gelesen haben. Ich gelesen? Ich kann kaum lesen. Lügnerin. Ein wenig meines Vaters Hand. Und was du weißt? Weiß ich allein aus seinem Munde. Und könnte bei dem meisten dir noch sagen, wie, wo, warum er mich's gelehrt. Sicher hat auch Sita wenig oder nichts gelesen. Wieso? Ich bin nicht stolz aufs Gegenteil. Allein wieso? Sie ist so ganz sich selbst nur ähnlich. Das sollen die Bücher uns nur selten lassen, sagt mein Vater. Kind, was geschieht dir? Recha. Mein Vater, soll ich verlieren? Du verlieren ihn? Wer kann das wollen? Meine gute, böse Daya kann das wollen. Wer ist sie? Eine Christin, die in meiner Kindheit mich gepflegt. Die arme Frau ist eine von den Schwärmerinnen, die den allgemeinen, einzig wahren Weg nach Gott zu wissen wähnen. Nun verstehe ich. Und sich gedrungen fühlen, einen jeden, der dieses Wegs verfehlt, darauf zu lenken. Kaum können sie auch anders. Wie sollen sie gelassen ihre Freunde auf einem anderen wandeln sehen, der ins Verderben stürzt, ins ewige Verderben? Allein, das geht zu weit. Was? Wir nahten auf dem Weg hierher in seinem verfallenen Christentempel. Plötzlich stand sie still und ich sehe mich an den versunkenen Stufen eines Altars. Wie ward mir, als sie da zu meinen Füßen stürzte und bei der Göttlichen, die hier so manch Gebet erhört, so manches Wunder verrichtet habe, mich beschwor, mit Blicken des wahren Mitleids mich beschwor, mich meiner doch zu erbarmen, wenigstens ihr zu vergeben, wenn sie mir entdecken müsse. Ich sei aus christlichem Geblüt, sei getauft, sei Nathans Tochter nicht, er nicht mein Vater. Gott, Gott, er nicht mein Vater, Gott. Was gibt's hier, Sitter? Komm zu dir, Kind, der Sultan. Ich stehe nicht eher auf, ehe er mir nicht verspricht, meinen Vater mir zu lassen und mich ihm. Noch weiß ich nicht, wer sonst mein Vater zu sein verlangen kann, will's auch nicht wissen. Aber machte nur das Blut den Vater, nur das Blut! Das Blut allein macht lange noch den Vater nicht. Macht kaum den Vater eines Tiers. Gib zum Höchsten das erste Recht, uns diesen Namen zu erwerben. Lass dir doch nicht bange sein. Und weißt du was? Sobald der Väter zwei sich um dich streiten, lass sie beide, nimm den dritten, nimm dann mich zu deinem Vater. Ich will ein guter, recht guter Vater sein. Doch halt, mir fällt noch viel was Besseres ein. Was brauchst du denn der Väter überhaupt, wenn sie nun sterben? Bei Zeiten sich nach einem umgesehen, der mit uns um die Wette leben will. Kennst du noch keinen? Ja, meine lieben guten Freunde. Nathan, die Karawane ist da. Ich bin so reich nun, wie ich lange nicht gewesen. Dein Geld kannst du dir wiederholen lassen. Warum zuerst von dieser Kleinigkeit? Du hast geweint. Was fehlt dir? Bist doch meine Tochter noch? Mein Vater. Wir verstehen uns. Wenn sonst dein Herz nur dein noch ist, wenn deinem Herzen sonst nur kein Verlust droht. Keiner. Keine sonst. Sonst keiner. Nun, so habe ich mich betrogen. Was man nicht zu verlieren fürchtet, hat man zu besitzen nie geglaubt und nie gewünscht. Das ändert, Nathan. Das ändert alles. Saladin, wir kamen auf dein Geheiß. Allein ich hatte dich verleitet. Jetzt bemühe dich nur nicht weiter. Soll alles dir denn entgegenkommen? Alles dich erraten? Nun, du hörst ja, siehst ja, Sultan. Umso schlimmer, wenn deiner Sache du nicht gewisser warst. So bin ich's nun. Wer so auf eine Wohltat trotzt, nimmt sie zurück. Was du gerettet, ist deswegen nicht dein Eigentum. Komm, liebes Mädchen, komm. Nimm's mit ihm nicht so genau. Beschäm ihn. Tu, was ihm zu tun geziemte. Bekenn ihm deine Liebe. Trage dich ihm an. Komm, Liebe, komm. Geh, Liebe, geh. Es ist für deine Dankbarkeit noch immer wenig, noch immer nichts.